Der Pudding, der Pudding, der Pudding, der Pudding. Der Pudding ist gelb, wie frühe Sonne, und von Edelschimmel krieg ich nie genug. Ich reit Rodeo auf dem Thron der Stiere, und durch Meere pflügt sich mein Flug. Treibholz schwimmt rund über Perlen im Grund, und blaue Vögel fliegen, während weiße Schiffe sich wiegen im Wind. Und wir auf dem Sonnendeck liegen, mein Kind. Es ist Sommer, mein Kind. Die Träume gehen weiter. Es ist Sommer, mein Kind. Die Träume gehen weiter, auch wenn wir wach sind. Es ist Sommer, mein Kind. Die Träume gehen weiter. Es ist Sommer, mein Kind. Die Träume gehen weiter. Aromen in den Haarschopf meines Lebens und wuscheln darin herum. Brumm, brumm, ganz langsam brumm. Wir kommen und werden zum Zentrum. Losen Lippen flüstern aus hellblauem Himmel und hauchen uns ins Ohr. Mal wieder zum Friseur gehen, doch wenn Fahnen im Wind wehen, warum dann Haare bleichen mit Chlor? Sommer, mein Kind, die Träume gehen weiter. Sommer, mein Kind. Die Träume gehen weiter, auch wenn wir wach sind. Es ist Sommer, mein Kind. Die Träume gehen weiter. Es ist Sommer, mein Kind. Die Träume gehen weiter, auch wenn wir wach sind. Wir haben wie das Meer Wirbel und Strudel in und auf unserem Kopf. Sprudel in Flaschen gegen Durst auf den Wellen, du öffnest deinen Zopf. Den Helm. Wir liegen auf Helm, Deck ohne Decken. Kirschblüten wehen durch den salzigen Föhn. Ich verwöhne deinen Körper ohne Ecken. Mit süßer Mandelmilch, wenn ich dich sanft eincreme. Im Sommer, es ist Sommer. Mein Kind, die Träume gehen weiter. Es ist Sommer. Mein Kind, die Träume gehen weiter, auch wenn wir wach sind. Es ist Sommer, mein Kind, geh raus, Träume gehen weiter. Es ist Sommer, mein Kind, die Träume gehen weiter, selbst wenn wir wach sind.